Ein zentrales Symposium zum Studium der unvergänglichen revolutionären Verdienste von Kim Jong-il um den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und zu deren Glorifizierung im Kampf für die Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fand am 8. Februar im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran nahmen Teil der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ki-nam, und die Mitarbeiter der Parteiadministration, Massenorganisationen, der Bereich Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Presse- und Nachrichtenwesen, Parteikader-Ausbildungsinstitutionen und des Bereiches für revolutionäre historische Gedenkstätten auf zentraler Ebene und in der Stadt Pyongyang. Auf dem Symposium wurden die Abhandlungen veröffentlicht, in denen die Aufgaben und Wege zum epochalen Fortschritt bei der Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas eingehend erläutert wurden. Darin wurde hervorgehoben, dass man die unvergänglichen revolutionären Verdienste von Kim Jong-il um die sozialistische Sache und seine Hinweise für lebenswichtig halten solle.